haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute in Vino Veritas, erster Teil. Im Leben eines Privatdetektivs gibt es eine ganze Menge Dinge, die Kopfschmerzen bereiten können. Neben unfähigen Polizisten, reizenden Klientinnen und üblen Morden gehört auch Weißwein zu dieser Kategorie. Klientinnen und Morde kann ich in meinem Beruf nicht ganz verhindern, Weißwein hingegen schon. Es sei denn, einer meiner Klienten hat beruflich damit zu tun. Der Weinkeller von Herrn Brauer war so riesig, dass ich ihn mir nur als Weinhändler vorstellen konnte. Wein ist meine Passion. In diesem Keller lagen über 5000 Flaschen. Dann sind Sie hervorragend gerüstet, falls es doch noch zum Atomkrieg kommen sollte. Verstehen Sie etwas von Wein? Es gibt weißen und roten und etwas dazwischen. Ich bin auf Whisky spezialisiert. Allerdings ziehe ich es vor, ihn zu trinken, anstatt ihn zu sammeln. Selbstverständlich trinke auch ich ab und zu eine Flasche Wein. Und wie lange haben Sie, um sich eine Flasche auszusuchen? Da drüben, das sind alles Exklusivweine. Sehr selten und sehr teuer. Einmal im Monat trinke ich eine dieser Flaschen. Und hier vorne, das sind Alltagsweine, gut und günstig. Diese Weine serviere ich meinen Gästen. Die Regale mit den Exklusivweinen sehen ziemlich gelichtet aus. So ist es. Eine Tragödie. Man hat mich bestohlen. Über 400 Flaschen sind weg. Das Schloss wurde aufgebrochen. Haben Sie den Diebstahl der Polizei gemeldet? Polizisten haben in meinem Weinkeller nichts verloren. Ich möchte auch keine dummen Fragen beantworten. Und ich bin für Privatinitiative. Im Übrigen weiß ich, wer der Dieb ist. Sie kennen den Dieb? Jörg Hodel. Er hat eine Datenbank für meinen Weinkeller erstellt. Eine ausgezeichnete Arbeit. Er wusste genau, wo er suchen musste. Und ich soll jetzt dafür sorgen, dass dieser Hodel die teuren Weine zurückgibt. Er hat die Weinflaschen verschenkt. An bedürftige Alkoholiker? An Menschen, die mit gutem Wein gar nichts anfangen können. Ich erhielt einen Brief, in dem sich ein Kommando Baron de Rothschild dazu bekennt, Wein zu klauen und an Arme zu verteilen. In dem Brief sind 3 Leute genannt, an die der Wein verteilt wurde. Und wie sieht meine Aufgabe aus? Sie werden mit mir zusammen diese Leute aufsuchen und dafür sorgen, dass ich meinen Wein zurückerhalte. Das ist alles. Diese Menschen stammen aus einer sozialen Schicht, die mir fremd ist. Ich weiß nicht, wie ich mich mit diesen Menschen unterhalten soll. Vielleicht auf Deutsch, das versteht hier in der Stadt fast jeder. Sie sind es gewohnt, sich mit solchen Menschen abzugeben. Ich vertraue auf Ihren Instinkt. Möchten Sie einen Vorschuss? Ich lächelte und nickte. Er holte aus seiner Jackentasche ein Bündel Banknoten, zählte ein paar Scheine ab, die er mir in die Hand drückte. Der größere Teil der Banknoten verschwand wieder in der Jackentasche. Ich nahm den Auftrag dennoch an. Als erstes besuchten wir eine Frau, die in einem lärmigen Apartmenthaus wohnte. 40 Flaschen standen vor der Tür, einfach so. Und das kam Ihnen nicht seltsam vor? Ja, zuerst schon. Aber dann sah ich den Zettel. Da stand drauf, dass der Wein ein Geschenk ist. Ja, ich habe mich natürlich gefreut. Also auch wenn ich persönlich lieber Weißwein trinke. Hier in der Küche ist es viel zu warm. Hm? Die Flaschen stehen ganz in der Nähe des Backofens. Das ist unerträglich. Sehen Sie, Meloni? 5 Flaschen erstklassiger Barolo von Scavino, Viberti, Borgogno, Rinaldi und Gaia. Ja, ist nicht schlecht, das Kochwein. Sie haben Spitzenbarolos in diese Brühe gegossen? Weil der Wein schmeckt ein wenig streng. Naja, wahrscheinlich, weil er so alt ist. Eine der Flaschen, die stammt noch aus dem Jahre 1990. Das war ein toller Barolo-Jahrgang. Herr Brauer behauptet, dass der Wein ihm gehört. Ach ja? Naja, meinetwegen. Er kann die restlichen Flaschen wieder haben. Also ein paar habe ich allerdings ausgeschüttet, weil sie nach Moder rochen. Aber ich habe die leeren Flaschen noch nicht entsorgt. Die kann er ja auch gleich mitnehmen. Sie haben den Barbaresco. und zwei Flaschen Brunello di Montalcino ins Klo gespült, sind Sie noch bei Trost? Im Supermarkt gibt es einen Weißwein für 6 Franken der Liter. Der schmeckt besser als all diese Rotweine zusammen. Melone, bitte, bitte bringen Sie diese Frau zum Schweigen. Ich flehe Sie an. Tun Sie etwas. Sehen Sie nicht, wie der Brauer leidet. Naja, ist ja schon gut. Nehmen Sie den Fusel wieder mit. Aber einen Finderlohn dürfen Sie ruhig dalassen. Herr Brauer sammelte die Flaschen ein und trug sie einzeln wie wertvolle Schätze runter zu seinem Wagen. Die ganze Prozedur dauerte eine gute halbe Stunde. Frau Protti kostete von der Suppe und rümpfte die Nase. Erst als ihr mein Klient einen Hunderter auf den Tisch legte, hellte sich ihre Miene auf. Gegen Mitternacht standen wir in der Wohnung eines Mannes, der mir irgendwie bekannt vorkam. Ich bin hierher gezogen, um in Ruhe üben zu können. Sie üben wieder für eine dieser albernen Fernsehwetten? Genau. Die Herren kennen Sie? Der Mann hier hat nicht alle Tassen im Schrank. Aber dafür hat er Dutzende erstklassiger Bordeaux herumstehen. Die alle Ihnen gehören? Sieht dieser Mann aus, als könne er sich teuren Bordeaux leisten? Klärt tatsächlich anders als ein Spanier. Er hat soeben eine Flasche Chateau Margaux zerstört. Spanier kann ich mir besser merken. Weshalb tun Sie das? Das war eine Flasche Chateau Latour 1975. So weit bin ich noch nicht. Ich muss üben. Zuerst muss ich den Unterschied zwischen einer Flasche Rioja und einem Chianti heraushören. Erst danach kommen die Jahrgänge. Weshalb zerstören Sie die Weinflaschen? Weil ich mir eine tolle Wette ausgedacht habe. Leute, die an Toilettenpapier herumschnüffeln, hat es schon gegeben. Deshalb bringt es nichts, an Wein herumzuschnuppern. Meine Wette ist viel raffinierter. Ich werde anhand des Klirrens herausfinden, was für ein Wein gerade zu Boden gefallen ist. Hören Sie endlich auf damit! Chateau Cheval Blanc, 1981, unbezahlbar. Sehen Sie, ich habe sofort gehört, dass das kein Chianti sein kann. Stoppen Sie den Mann, oder ich kann für nichts mehr garantieren. Diese Weinflaschen gehören Herrn Brauer. Sie haben sicherlich nichts dagegen, wenn er sie wieder mitnimmt. Aber sie standen vor der Tür. Ich habe bei ein paar Lieferanten nachgefragt, ob sie mir gratis Wein zur Verfügung stellen für die Wette. Ich würde dafür ihren Namen in der Sendung nennen. Ich dachte, der Wein komme von einem Sponsor. Mein Klient verdrückte eine Träne, als er immerhin 60 Flaschen teure Franzosen wieder zu sich nach Hause bringen konnte. Er bestand darauf, dass wir auch noch den dritten Empfänger der gestohlenen Weine aufsuchten, obwohl es schon weit nach Mitternacht war. Die Tür zur Wohnung des Mannes stand offen. Der Mann ist betrunken. Kein Wunder. Er hat mindestens 3 Flaschen getrunken. Es ist nicht zu fassen. Eine Flasche Penfold Grange 1980. Dieser Wein ist mindestens 400 Franken wert. Einfach ausgetrunken. Betrunkene schnarchen meistens. Dieser Mann schnarcht nicht. Er atmet nicht einmal. Er hat den Wein ausgeleert. Was für eine Verschwendung. Das Rote ist kein Wein. Das ist Blut. Tatsächlich? Das ist beruhigend. Geradezu erfreulich. Mein Klient sammelte Weinflaschen ein, während ich mich umsah und die Polizei verständigte. Es sah ganz danach aus, als wäre Herr Zuber mit einem kräftigen Schlag auf den Hinterkopf ins Jenseits befördert worden. Die Polizisten wunderten sich ein wenig darüber, dass es in der Wohnung nach Wein roch, weit und breit aber keine Weinflasche zu sehen war. Mein Klient hatte auch die leeren Flaschen in seinen Wagen gelegt, aus sentimentalen Gründen, wie er betonte. Draußen ging bereits die Sonne auf, als ich dem Auge des Gesetzes zublinzelte. In Ihrem Alter sollte man vor Mitternacht in die Haia gehen, Maloney. Ich vermute mal, dass Sie von einem Selbstmord ausgehen. Der Mann schlug sich vermutlich mit einem Vorschlaghammer selber auf den Hinterkopf. Sie lenken ab, Maloney. Zuerst geht es darum, eine Frage zu klären, die ich schon lange klären wollte. Was haben Sie auf diesem Planeten verloren, Maloney? Oder, um es ein wenig präziser zu formulieren, was haben Sie in dieser Wohnung verloren? Genau genommen war ich es, der etwas verloren hatte. Eine Flasche Wein. Die halten den Mund und warten, bis sie an der Reihe sind. Ich bin Steuerzahler und Weintrinker. Sie sollten mir mit etwas mehr Respekt entgegentreten. Ich werde Ihnen höchstens bewaffnet entgegentreten. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Verhaftet? Ich? Also, das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Herr Brauer hat ein Alibi. Er war den ganzen Abend und auch die halbe Nacht mit mir zusammen. Mit Ihnen? Ja. Das ist ja ganz was Neues. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wie ich schon sagte, mir wurde eine wertvolle Flasche Wein entwendet. Der Tod hat Ihnen eine Flasche Wein gestohlen. Wir wollten mit Herrn Zuber darüber reden, doch er war schon tot. Kann ich jetzt gehen? Die Sonne geht auf und mein Wagen steht nicht im Schatten. Das ist eine Katastrophe für den Wein. Sind Sie Weinhändler? Nein, Sammler. Ich sammle auch. Ach, tatsächlich? Franzosen, Italiener oder Spanier? Schweden. Schwedischer Wein. Schwedenrätsel. Das ist die Krone der Kreuzworträtsel. Ah ja. Ja, das ist nicht meine Welt. Vielleicht könnten wir diesen zweifellos hochstehenden Dialog auf eine andere Tageszeit verlegen. Also gut, Maloney, Sie halten sich zu unserer Verfügung. Und Sie auch, Herr Brauer. Dann bin ich nicht verhaftet? Sie sind frei. Auf Bewährung. Und achten Sie in Zukunft darauf, mit wem Sie in fremde Wohnungen eindringen. Die Tür stand offen. Es reicht. Ich führe hier die Ermittlungen. Und wenn sich bei meinen Ermittlungen herausstellt, dass die Wohnungstüre verschlossen war, dann war sie verschlossen. Der Polizist zückte seine Dienstwaffe und mein Klient starrte ehrfurchtsvoll auf die Knarre. Als wir gingen, begegneten wir im Treppenhaus einer jungen Frau. Sie gab sich als Schwester des Ermordeten zu erkennen. Und ich beschloss, meinen Schönheitsschlaf auf den Nachmittag zu verschieben. Sie schon wieder, Maloney. Wollen Sie mir beweisen, dass es noch immer naive junge Frauen gibt, die auf ihre Masche reinfallen? Ich bin nicht naiv. Ich habe als Krankenschwester in Krisengebieten gearbeitet. Und jetzt arbeiten Sie im Krisengebiet, Maloney. Sie ist die Schwester des Toten. Ist er ermordet worden? Die Polizei rätselt noch darüber, ob ihr Bruder vielleicht bloß simuliert. Mein Bruder ist gar nicht tot? Mausetot. Erschlagen mit einem hammerähnlichen Gegenstand. Die Tatwaffe konnte noch nicht sichergestellt werden. Als was hat Ihr Bruder gearbeitet? Er hat sich Namen ausgedacht. Das ist doch kein Beruf. Jeder Mensch kann sich Namen ausdenken. Er hat sich neue Namen ausgedacht. Für Firmen und für neue Produkte. Und davon kann man leben? In letzter Zeit ging es ihm nicht gut. Er litt an Depressionen. Sein Freund hat ihn verlassen, zudem war er spielsüchtig und ihm fielen die Haare aus. Er war also pleite. Ich habe ihn unterstützt, so gut es ging. Vor einem Jahr ging es besser, da war ich mit einem Chefarzt liiert. Jetzt bin ich mit einem Assi zusammen. Wir kommen gerade einigermaßen über die Runden. Ich habe ihn gehasst. Wen haben Sie gehasst? Den Chefarzt? Meinen Bruder! Meine Mutter hat ihn verwöhnt. Mich hat sie wie eine Schlampe behandelt. Dabei wollte ich schon im Kindergarten die Welt verbessern. Sie haben im Kindergarten für eine bessere Welt demonstriert. Ich habe ihn angezündet. Ich wollte die Welt aufrütteln. Und jetzt haben Sie Ihren Bruder ermordet. Üble Sache, Maloney. Früher waren die Familien noch intakt. Da hat man gemeinsam den Nachbarn gesteinigt, aber doch nicht den Bruder. Und wie war das bei Kain und Abel? Ich habe ihn nicht getötet. Ich kann niemanden töten. Nicht mal eine Schnecke. Obwohl ich Schnecken hasse. Als Kind musste ich Schnecken essen an der Beerdigung meiner Großmutter. Seither hasse ich Beerdigungen. Deshalb konnte ich meinen Bruder nicht töten. Ich hätte es nicht ertragen, an seine Beerdigung zu gehen. Und jetzt muss ich trotzdem hingehen. Der Polizist beruhigte sie mit seiner Dienstwaffe und rief nach einer Ambulanz. Doch erst als er seine Dienstwaffe gegen das Handy tauschte, kam eine Verbindung zustande. Am Nachmittag fuhr ich zusammen mit meinem Klienten zu dem Mann, der im Verdacht stand, in fremde Weinkeller einzudringen. Er hieß Hodel und er wohnte in einem Hochhaus, das düster in den Himmel ragte. Ich möchte wissen, weshalb Sie mir Wein gestohlen haben. Ich habe Sie darum gebeten, mir ein paar Flaschen zu schenken. Als Honorar dafür, dass ich Ihren Weinkeller katalogisierte. Ich habe Ihnen 1.000 Franken bezahlt für die Arbeit. Damit hätten Sie sich gut und gerne 20 Flaschen erstklassigen Bordeaux kaufen können. Die 1.000 Franken benötigte ich für die Miete. Ich bin bettelarm, das sehen Sie doch. Sie können sich Vögel leisten. Vögel benötigen Futter. Ich besitze keine Vögel. Vielleicht kann ich mir deshalb besseren Wein leisten als Sie. Sie geben zu, dass Sie aus Herrn Brauers Weinkeller mehrere 100 Flaschen Wein gestohlen haben. Ja, ich stehe dazu. Ich wollte ein Zeichen setzen. Im Übrigen habe ich den Wein verschenkt. Nicht alle Flaschen, aber die meisten. Sie haben ein paar Flaschen an Herrn Zuber verschenkt. Zuber hat mich darum gebeten. Jemand hat ihm einen Auftrag vermittelt. Sollte er einen Namen für einen neuen Wein kreieren? Ich vermute etwas in diese Richtung. Und jetzt ist Zuber tot. Zuber ist tot? Ach, tun Sie doch nicht so scheinheilig. Sie haben den Mann erschlagen. Weshalb sollte ich das tun? Das ist lächerlich. Ich habe dem Mann ein paar Flaschen erstklassigen Wein geschenkt. Den Sie mir gestohlen haben. Dank mir wissen Sie heute, welche Schätze in Ihrem Weinkeller lagen. Ich möchte Sie nur an den 71er Petrus erinnern. Eine ganze Kiste, die unter mehreren Kisten Zinnfandern lagert. Hat Ihnen Zuber gesagt, wer sein Auftraggeber ist? Er sagte lediglich, dass es etwas mit Wein zu tun hat und dass er Dutzende neuer Worte erfinden müsse. Ja, und er sagte auch, dass er damit berühmt werden könnte. Wein und neue Worte. Sagt Ihnen das etwas? Nun, theoretisch ist es natürlich möglich, dass ein Weingut für neue Abfüllungen nach neuen Namen sucht. Aber Namen sind nicht so entscheidend bei Weinen. Es gibt zum Beispiel in Südafrika ein Weingut mit dem Namen Alles Verloren. Und es gibt Franzosen, die man außerhalb Frankreichs kaum aussprechen kann. Und trotzdem werden sie getrunken. Ich schlage vor, Sie beide vertragen sich wieder und Sie, Herr Brauer, erteilen mir den Auftrag, nach dem Mörder von Zuber zu suchen. Also gut. Aber nur, wenn Herr Hodel verspricht, nie mehr meinen Weinkeller zu betreten. Darauf trinken wir ein Glas. Ich habe ein paar Flaschen für mich behalten. Zum Beispiel einen Vega Sicilia aus dem Jahre 64. Oh, das ist einer der besten spanischen Weine. Ein Gedicht. Trinken Sie auch ein Glas mit? Mein Klient bestand darauf. Während Herr Hodel und Herr Brauer zuerst eine Stunde am Glas schnüffelten und danach eine weitere Stunde einen Schluck Wein im Mund hin und her schaukelten, nippte ich an meinem Glas und sehnte mich nach einer Flasche Whisky. Nachdem ich einen Abend in einer Bar bei mehreren Whiskys und einer leicht verschwommenen Dame aus dem Appenzell verbracht hatte, fühlte ich mich gestärkt genug, um dem Polizeipräsidium einen Besuch abzustatten. Üble Sache, Maloney. Wir haben aus der Bevölkerung mehrere anonyme Hinweise gekriegt. Der Tote verkehrte offenbar im homosexuellen Milieu. Wenn das Milieu homosexuell wird, werden die Zeugen anonym. Das ist vermutlich das fünfte Gesetz der Zeugendynamik. Wir gehen von einem Raubmord aus, vermutlich ein Stricher. Und was hat der Täter gestohlen? Das wissen wir nicht. In der Wohnung fanden wir kein Bargeld, auch keine Wertgegenstände. Die Schwester des Toten sagte, dass Zuber arm war und von ihrer Unterstützung lebte. Arm ist nicht gleich arm, Maloney. Das ist richtig. Es gibt einen rechten und einen linken. Im Vergleich mit Bill Gates bin ich mausearm, im Vergleich mit Ihnen aber steinreich, auch geistig. Ich ließ ihn in seinem Irrglauben zurück. Ein Abstecher zu der kleinen Bankfiliale, die mein Geld verwaltete, bestätigte mir immerhin, dass ich noch nicht zu den 100 reichsten Schweizern gehörte. Doch mein Klient hatte sich nicht lumpen lassen und einen Tausender überwiesen. Ich kaufte mir eine neue Sonnenbrille und besuchte Herrn Hodel. Er war nicht allein. Ein toller Tag. Wir haben Freunde eingeladen. Möchten Sie auch ein Stück Fleisch? Muss ich dazu Wein trinken? Es gibt nichts Besseres als einen schönen, gekühlten Wein an einem schönen, warmen Sommerabend. Ich habe uns ein paar Flaschen Fleury in den Kühlschrank gestellt. Beaujolais passt wunderbar in die Sommerzeit. Weiß man schon, wer meinen Bruder umgebracht hat? Nein, aber die Polizei würde sicherlich gerne wissen, dass Sie und Herr Hodel ein Paar sind. Wir sind kein Paar. Aber wir könnten eines werden, wenn es nach mir ginge. Ich werde nur bei Ärzten schwach. Das kommt von den idiotischen Arztserien im Fernsehen. Sie sind doch Privatdetektiv, oder? So steht es auf meiner Steuererklärung. Dann müssten Sie ungemein erfolgreich sein bei Frauen, wegen der vielen Krimis im Fernsehen. Die Ärzte laufen mir den Rang ab. In meinem nächsten Leben greife ich zum Skalpell. Ich habe in der Wohnung meines Bruders einen Brief gefunden. Er hat sich in Ihren Assistenzarzt verliebt und Sie haben ihn aus Eifersucht erschlagen. Mein Bruder war zwar schwul, lebte aber wie alle anderen Spießer. In dem Brief schreibt er, dass er darauf und dran ist, berühmt zu werden. Mit der Erfindung von Namen wird man nicht berühmt, außer man erfindet Coca-Cola oder Brigitte Bardot neu. Es ging um Wein. Ja, das hat er mir auch erzählt. Er fragte mich, ob ich ihm verschiedene Weinsorten beschaffen könne, zu Testzwecken. Was wollte er testen? Ließ er etwa auch Weinflaschen am Boden zerdeppern? Damit wollte ich nur diesen Franz Brauer ärgern. Ich dachte, gib die besten Flaschen zwei Idioten, die nichts damit anfangen können. Das wird ihn am meisten ärgern. Mein Bruder war kein Idiot. Er war lediglich nicht erfolgreich. Sag ich ja. Besaß Ihr Bruder ein Handy? Ja, ich habe ihm eins geschenkt und auch die Rechnung bezahlt. Kann ich mir die Auszüge ansehen? Meinetwegen. Sie glauben, dass er mit seinem Mörder telefoniert hat? Aber natürlich. Er hatte einen Auftrag gekriegt. Da musste er doch ab und zu mit dem Auftraggeber telefonieren. Ich lächelte und sie holte die Rechnungen. Ihr Bruder hatte wenig telefoniert. Und wenn, dann nur mit seiner Schwester und einer Nummer außerhalb der Stadt. Wenig später stand ich mit Verstärkung vor einem baufälligen Haus auf dem Lande. Die Flugzeuge donnerten tief über uns hinweg und Richard Roth wusste sofort, was es geschlagen hatte, als ihm der Polizist den Dienstausweis unter die Nase hielt. Es ist unerträglich, aber ich kann mir nichts anderes leisten. Dieses Haus habe ich von meinen Eltern geerbt. Ein Zimmer ist bereits eingestürzt, ein anderes wage ich nicht mehr zu betreten und im Keller drückt das Wasser durch. Keine guten Voraussetzungen für einen Weinkeller. Was hat ein Weinkeller mit dem Mord an Herrn Zuber zu tun, Maloney? Nicht der Keller, aber der Wein. So ist es doch, oder, Herr Roth? Ich habe das nicht gewollt. Wir bekamen Streit. Er wollte Geld, einen Vorschuss und er wollte 70% der Buchtantiemen. Sie schrieben zusammen ein Buch? Das ist hochinteressant. Bücher sind unter den Mordmotiven ganz selten zu finden. Es war meine Idee, ganz allein meine Idee. Sie suchten nach neuen Namen für Weine. Nicht für die Weine, aber für das Vokabular über Wein. Was für ein Wodka? Und was hat das mit dem Mord zu tun? Es gibt in der Weinliteratur ein paar Standardwerke. Der große und der kleine Johnson. Oder Parkers Weinguide. Parker und Johnson sind mit ihren Büchern steinreich geworden. Sie wollten ein Buch über Wein schreiben. Nicht irgendein Buch, sondern das neue Standardwerk. Und dafür engagierten sie Herrn Zuber, der die Begabung hatte, sich neue Namen und Begriffe auszudenken. Genau. Sehen Sie, der Geschmack von Wein wird mit völlig unzulänglichen Worten beschrieben. Vanille, Leder, Kakao, Tabak, Kirschen, Bauernhof. Ein Wein, der nach Bauernhof schmeckt? Der wurde wahrscheinlich zu lange neben der Gülle gelagert. Oder im Polizeipräsidium abgefüllt. Mir schwebte vor, ein völlig neues Vokabular für den Wein zu erfinden. Anstatt Vanille zum Beispiel Nariander. Das ist eines der Worte, die Zuber für mich erfand. Stellen Sie sich vor, in ein paar Jahren wird die ganze Weinwelt dieses neue Vokabular beherrschen. Leider verzögert sich jetzt alles, aber ich werde an dem Buch im Gefängnis weiterschreiben. Der neue Weinkenner von Richard Roth. Das klingt doch gut, oder? 12 Jahre unbedingt klingt viel besser. Es war Totschlag, er hat mich wütend gemacht. Wenn ich wütend werde, dann werden Sie auf der Flucht erschossen. Vielleicht sollten wir auch ein paar neue Worte für Privatdetektive erfinden. Was meinen Sie, Mallory? Ich meinte gar nichts. Mein Klient war über meine Arbeit hoch erfreut und schenkte mir 10 Flaschen Wein. Ich kaufte mir eines dieser Weinbücher und stellte fest, dass die 10 allesamt aus minderwertigen Jahrgängen stammten. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten In Vino Veritas, 3. und letzter Teil.